Genau wie im hinduistischen Tantra erfüllt sich die Einweihung der Troubadoure in Etappen und mit sehr schwierigen und genauen Prüfungen in Verbindung hauptsächlich mit der Frau, der Domna der Burg, stets das germanische Symbol der Burg, die den Parakletos, die Taube, die Gnosis, Esclamonde de Fuchs, Repanse de Scheue, Beatrix, die Weisheit, Shakti darstellt. Für Jung die Anima, die Königin von Saba. Erneut muss man hier in dieser Einweihung mit dem Ausdruck Amor beginnen, die genau eine des Amor ist. Das Wort setzt sich zusammen aus A und Mor. A bedeutet ohne, Mor ist der Tod. Also bedeutet Amor ohne Tod. Deshalb schreibe ich Amor mit Bindestrich. Damit will ich sagen, dass derjenige, der in dieser Esoterik eingeweiht wird und die höchsten Grade erreicht, über den Tod gesiegt hat. Er ist unsterblich, er ist ewig geworden. Auf allen Seiten dieses umfangreichen Buches haben wir versucht, das Erlebnis dieser Einweihung und den Weg, der zur hyperboreischen Unsterblichkeit führt, darzulegen. Mit der Erklärung des Mysteriums des Amor, der Troubadoure und Minnesänger werden wir einen Schritt weitergehen in der Darstellung des esoterischen Hitlerismus, das der Minnesang ist, ein Lied des Amor mit der Sehnsucht nach Hyperborea, Hiperborticon, im Gedächtnis des reinsten Blutes. Amor ist Minne und hat nichts zu tun mit der gewöhnlichen Liebe, wir sagten es. Die Einweihung ist von dem ersten Troubadour entdeckt worden, Trovare bedeutet finden. Sie wurde ihm von einem goldenen Falken überreicht, der auf der Donaueiche saß. Wotan war der erste Minnesänger, der die Runen fand, die Gesetze des Trobaklus, der Minne, als er gekreuzigt am Baume des Schreckens hing. Sie wurden ihm von seinem goldenen Vogel, dem Vogel Phönix, überreicht. Und die Rune Hag'al, der Gral, Amor, haben ihn unsterblich gemacht. Doch um das Mysterium der Unsterblichkeit, der Wiederauferstehung, der Rückkehr zur Unsterblichkeit erfüllen zu können, hat Wotan Freyas oder Friggas der Ella-El bedurft. Der erste Schritt auf dem Wege, dem engen Pfad, erfüllt sich mit dem Blick. Die Burgfrau, die Domna, sieht den Erwählten tief an und dieser verliebt sich, entflammt, konstelliert sich im Archetypus des Anima. Es beginnt der numinöse Prozess. Es hat ihn die Königin von Saba besucht. In die göttliche Komödie blickt Beatrix Dante an und dieser verliebt sich auf Leben und Tod. Wir sagten es schon, Dante hat der poetisch einweihenden Schule der Fedele d'Amore im Norden Italiens angehört, die mit dem Katharismus und den Templern ghibellinischer Tendenz und Gegner der päpstlichen Welfen verbunden war. Als merkwürdige Randbemerkung möchten wir sagen, dass die typische chilenische Vokabel Pololeo, den Hofmachern, die sich ursprünglich auf den Beginn eines Verliebens bezog, mit der Anziehung zu tun hat, die sich durch den Blick ereignet. Für lange Zeit war es nur den jungen Verliebten gestattet, sich anzuschauen. Mit dem Blick fand die Domna ihren Auserwählten. Sie wird ihm ein Taschentuch, einen Handschuh, einen Ring überreichen. Damit hat er schon seine Domna für die Ewigkeit. Im zweiten Grad der Einweihung der Fedele d'Amore, genannt Industrie, fertigt der Eingeweihte ein Beutelchen an, in dem er mysteriöse Dinge aufbewahrte, die seiner Geliebten gehörten. Die Ritter des Königs Arthur und des Gral waren große Fedele d'Amore in dem Sinne, dass sie ihrem Amor treu waren. Was wir hier Domna oder Königin von Saba nannten, war für die Minnesänger Vovre, Salde, die Witwe, Lilith, die Guru-Frau, die im Blute kreist, in Wahrheit im Gedächtnis des Blutes und das Jung Anima nannte. Der Gruß der Minnesänger für Vovre, Salde und unter sich war Heil, die Rettung betreffend, als eine Erwähnung des Berges der Rettung und des Gral Monsalvatsch. Die Hitleristen machten sich diesen legendären Gruß esoterisch zu eigen, Heil für den Führer auf der Gralsburg im Berchtesgaden und der Wewelsburg, Schloss des Sangreal, des königlichen Blutes und auch allgemein. Die Einweihung der Fedele bestand aus 12 Graden. Der letzte war die Ewigkeit. Man trat in das Palatium Amoris in Medio Mundi Constructum, in den Liebespalast in der Mitte der Welt erbaut, umgeben von Liebesflammen in der polaren Mitte, in Hyperborea, auf der weißen Insel, die im Himmel ist. Es gibt einen Stein und einen geheimnisvollen Tod und die Hoffnung einer Auferstehung. Auf dem Stein, einem magischen Berg, beweint man den Tod der Geliebten. Und man spricht aus: Öffne dich, Stein, und übergib mir die wiederauferstandene Geliebte. Erinnern wir uns an Sigune am Grabe ihres Geliebten, den sie mit dem Sturzbach ihrer Tränen bewacht. Der Stein ist der alchemistische Lapis. Der Tote oder die Tote lebt noch unter dem Stein. Er oder sie ist weder tot noch lebendig. Das ist das Mysterium des Gral. Nachdem er gesehen wurde, verwandelt sich der Eingeweihte in den Fenhedor oder Ersehnenden. So bricht er auf mit der Laute, seiner Leier, mit seiner Luther, mit der Harfe Orpheus, mit der Flöte des Gottes Phan, die in seinem Blute ertönt, im Gedächtnis seines Blutes, und geht in den Wald, auf den Berg, in die Höhle. Aus meinem Buch Ella Ella im Kapitel Die Pyrenäen. Der Minnesänger, der Kriegerheld, der aus Amor um seine Geliebte seufzt, legt sich Fasten und Bußestrafen auf, bis sie ihn erhört, sich seines Leides erbarmt und ihn besucht. Wenn er sie kommen sieht, erklärt er ihr sein Amor-Gefühl. Es ist das hohe Lied, die Minne, die Erinnerung, die wiederkehrt, die erblüht. Diese Amor-Erklärung erscheinen in die Besuche der Königin von Saba und in Nos, Buch der Wiederauferstehung, wie der Minnegesang, gezogen aus dem tiefen Gedächtnis des Blutes. Weil es die Einweihung der Minne ist, mehr noch als die troubadourische der Höfe der Liebe, eine nordisch-polare Einweihung der germanischen Minne, erwidert die Walküre diese Liebeserklärung. Nun ist der Eingeweihte der Precador, der Ausrufer, der seiner Walküre, seiner Domna, seinen Amor zuruft. Es muss jedoch gesagt werden, dass der Zuruf äußerst geheim ist, nur für zwei, denn der Amor hält selten lange an, wenn man ihn ausposaunt. Die Götter und die Helden lieben das Geheimnis.